dir die Realität. Bleiben wir nicht fein. Ist es wohl für uns zu spät? Ihr wollt mir sagen, was ich tun und lassen muss. Doch jetzt ist mit der Scheiße Schluss. Was ist bloß mit euch Schluss? Wollt ihr das Land nicht kommandieren? Wollt ihr nicht auf die Straße gehen und zeigen, was euch hier so stört? Wie lange noch, bis ihr es kapiert? Wollt ihr das sonst auf uns krepieren? Was soll alles noch geschehen, dass wir die Schlacht gewinnen? My life, my fight, my fight. Bye.